Im Dienst. Ein Hörspiel von Ferdinand Führer und Roland von Oystern. Wir befinden uns vor langer Zeit auf einem weit entfernten Stückchen Erde. Dort existiert das Kaiserreich von Krombatz dem Dritten, Herrscher durch Geburt, weise wie gnädig. In der Hauptstadt, der prächtigsten Stadt, leuchten die Dächer und Kuppeln aller Orten in tausenden Farben. Gemeinsam mit seinen 7 Töchtern und dem Hofstaat lebt der Kaiser in einem Tempelkomplex mit Saunalandschaft. Unsere Geschichte allerdings spielt fernab, auf dem Gipfel eines ca. 200 Kilometer entfernten Berges, dem Todesberg, wobei er diesen Namen völlig zu Unrecht trägt. Es handelt sich um einen ganz normalen Berg. 200 Kilometer. Für 200 Kilometer gehe ich 5 Tage. Aber gehen steht mir schlecht zu Gesicht. Schließlich bin ich der Entsandte des Kaisers. Der zweitwichtigste Mann des Reichs lässt sich ziehen. Das Ziehen. Eine Ehre für einen nichtswürdigen Protokollanten wie dich. Was machst du da eigentlich? Ich kratze den Kessel aus, Herr, um neue Suppe anzusetzen. Bah, Suppe. Schon wieder Suppe. Was für Suppe? Wurzelsuppe, Herr. Bah, Wurzelsuppe. Nie wurde meinem Gaumen weniger geschmeichelt. Ich muss nehmen, was ich finde, Herr. Ratsam wäre es, die Augen aufzusperren. Vielleicht fängst du uns dann mal einen von diesen Berglöwen. Oder wenigstens einen Moorbiber. Deren Fleisch soll zäh, aber dennoch schmackhaft sein. Wer sich ziehen lässt, muss damit rechnen, für 200 Kilometer mehr als 5 Tage zu benötigen. Wie viel Zeit wurde für unsere Anreise aufgewendet? 10 Tage bis zum Berg und weitere 5 für den Aufstieg. Wie viel Zeit ist seitdem vergangen? 7 Monate, Herr. Da warst du noch besser konstituiert. Schlecht siehst du aus. Ganz dürr bist du geworden. Siehst bald aus wie mein Opa. Zu gnädig, Herr. Die Rückreise dauert bestimmt noch länger. Obwohl, eigentlich geht's ja bergab. Da musst du dich gegenstemmen. Wahrscheinlich stolperst du. Dann rollt dich der Wagen tot, bevor er mit mir und allen Aufzeichnungen in den Abgrund stürzt. Um einen Einfallspinsel wie dich wäre es sicher nicht schade. Vielleicht können ich und die Aufzeichnungen geborgen werden. Schreibst du anständig mit? Ich kann es bloß hoffen. Mach du jetzt Suppe! Nebel. Nichts als Nebel. Ewiger Nebeldreck. Schreib das auf. Der Kaiser erwartet eine lückenlose Dokumentation der Wetterverhältnisse. Der Kaiser hat nicht umsonst seinen feinfühligsten Mitarbeiter mit dieser wichtigen Aufgabe betraut. Kein zweiter im Reich führt eine derart präzise und angenehme Rede. Euer Wort legt sich mir wie Honig auf die Seele, Herr. 1,5 Jahre muss ich hier rumhocken. Wie lange noch? Entbehrungsreiche Zeiten für den Kaiser. Seine Freude wird groß sein, wenn ich erst wieder mit Rat und Weitsicht an seiner Seite weile. Die Freude wird neu definiert werden müssen, Herr. Das Wetter bleibt keine 2 Tage schön. Nach 2 Tagen spätestens ist es wieder schlecht. Richtig schlecht. Unkonstant. Man kann sich auf nichts mehr einstellen. Außer darauf, dass es nervt. Schreib das. Früher war es anders. Früher war es manchmal 2 Wochen am Stück schön. Früher war es allgemein schöner. Die Erinnerung ist das Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können, Herr. Früher war es nicht nur schöner, sondern auch besser. Die jungen Leute mit ihren blöden Sachen. Vorher soll man wissen, wie die funktionieren. Und ständig gibt es neue Regelungen. Alles Mögliche soll man auf einmal anders machen. Warum soll ich das jetzt denn anders machen? Brust fällt immer weiter ein. Bald schon mehr Loch als Brust. Ich kann schon durchschauen. Bisschen Sport würde dir gut tun. Früher jedenfalls war alles doppelt so viel wert. eine Einsicht, das lass dir gesagt sein, die nur die Weisesten ereilt. Ein Privileg, Herr. Genug gefressen. Hör auf zu prassen, Protokollant. Siehst du diesen Stein dort hinten? Da gehe ich jetzt drüber und setze mich drauf. Ich muss meinen Blick in die Ferne schweifen lassen und zu mir selber finden. Pass du so lange auf mein Zeug auf. Die Nacht senkt sich herab auf unseren kleinen Felsenvorsprung mit anschließender Zwei-Zimmer-Höhle. Von irgendwoher ganz leis das Gurren der ominösen Bergtaube, von der man sich erzählt, sie habe magische Kräfte und söffe jede Nacht Schnaps aus Fässern. So, jetzt ist gleich Nachtruhe. Was macht der Abwaschdiener? Was machst du überhaupt die ganze Zeit? Willst du mir bald antworten? Diener! Hey, Diener! Streng genommen bin ich nur der Protokollant, nicht der Diener. Wie redest du mit dem Onkel des Kaisers, dem Kaiseronkel? Hör auf, dich zu rechtfertigen! Diener wird man nicht, Diener ist man. Das folgt seiner eigenen Dynamik. Und du bist es. Das musst du doch auch spüren. Das merkt man schon an der Zimmeraufteilung. Dein Zimmer ist eigentlich gar kein richtiges Zimmer, mehr so eine Ausbuchtung von meinem Zimmer. Du kannst froh sein, dass du drinnen schlafen darfst. Draußen kann's passieren, die Riesentaube holt dich. Nun hurt dich, Diener, mein Deckchen aufgeschüttelt. Ich will pennen. Ja, sicher. Ich bin trotzdem nicht der Diener. Was? Nichts. Gar nichts. Bah, wie das stinkt. Diese widerlichen Schafsdecken. Kannst froh sein, dass du nur so ein paar Steine hast zum Zudecken. Und jetzt Licht aus. Bin schon furchtbar müde. Schlaf schon fast. Der neue Morgen schert sich nicht um die Belange der Nacht. Das rastlose Treiben der Sterblichen oder wie schlecht der Protokollant schon wieder geschlafen hat. Er macht es einfach hell. Was für eine Nacht. Ich träumte, ich war weg von diesem blöden Berg. Was machst du denn da schon wieder? Ich bereite den Morgentrunk. Jeden Morgen, Herr. Dein Morgentrunk stinkt zum Himmel. Wie das Wetter, das stinkt auch zum Himmel. Oder besser gesagt, es stinkt vom Himmel herunter. Lass mich heute bloß in Ruhe mit dem Wetter. Und jetzt gib mir dieses Gesäff. Ich wünschte, wir hätten richtigen Kaffee und nicht dieses heiße Wasser mit Schwefelsalz. Kala Namak Kaffee. Der ist nicht so schlecht. Den trinkt man in meiner Familie seit Generationen. Voll Teufel vor dir und deiner Familie. Wie schlimm das ist, dass wir kein normales Salz dabei haben. Dabei ist Salz mein Lieblingsgewürz. Immer nur Kalanak überall. Alles schmeckt widerlich nach Schwefel, immer. Mir ist ganz schlecht. Wahrscheinlich hast du mit Absicht nur dieses stinkende Zeug eingepackt. Der Geruch erinnert mich an meinen Großvater. Wir könnten auch einfach den Dreck vom Boden nehmen. Macht die Brühe genauso braun und kann unmöglich schlechter schmecken. Euer Humor ist köstlich, Herr. Ich werde mich jetzt gleich dem Wetter widmen und dir gleich meine Beobachtung mitteilen. Hörst du? Gleich teile ich dir mit. Irgendwann holt sie dich, die Taube. Vielleicht sogar schon bald. Wer weiß. Naja. Vielleicht auch nicht. Was soll's schon? Du bist schon in Ordnung. Der Altehrwürdige erhebt sich und schreitet entlang des Pfades der Erkenntnis zum Stein der Erleuchtung. Kommt aber nach 2 Minuten schon wieder zurück. Hey, Protokollant. Wie ist die Lage? Ich bin bereit. Federkiel und Pergament lechzen nach Diktat. So ist es recht. Dann komme ich gleich zum Wesentlichen. Vielleicht nochmal schnell einen Schluck von diesem Kamanak. Kalanamak. Gesprochen wie geschrieben. Nicht so vorlaut. Reiche ihr mir ihn besser flugs herbei, diesen stinkenden Trunk. Hier. Bitte. Von dem Gesöff fallen mir die Haare vom Bein. Und jetzt, aufgemerkt. Wolken ganz tief in plumpen Schichten zerrissen. Veränderliche Ballonwolken, zerzauster Stratus, zum Cumulus aufgerollt. Eine sehr lange Zirrengräte, hohe Cumuli in leichten Trupps, Pastellzirren, Flocken, Stacheln, Locken, Fäden, Cumulus-Gebirgsketten, blau-grau, Perückenwolken, Nimbenkragen, Lanzenwolken, Wogen, Wolkenschmelz, Altostrati typisch gerippt, mächtige, fantastische Blumen aus Wind, Zirren geschnürt, gefiedert, geharkt, Wolkenballons, kleine, wirre Strähnen, die sich verknoten, Wolkentürme, Wolkenpelz. Genug jetzt. Geh uns mal ein paar Eisschollen schmelzen. Ich bin es leid, ständig Gurken gegen den Durst zu fressen. Widerlich, die Dinger. Dass hier oben nichts anderes wächst, außer diesen grauen Berggurken und Flechten. Bah, Flechten! Die Algen der Berge. Ich will mich gleich aufmachen. Bis später. Halt, hier geblieben. Es gibt noch eine weitere Aufgabe, die der Erfüllung bedarf. Nimm dein Seil oder deine Kletterausrüstung oder was du da hast und lass dich ab zu einer Höhe, auf der Kräuter wachsen. Damit wollen wir uns die Gurken würzen. Du würzt die Gurken. Das ist aber ganz schön steil, Herr. Na und? Und auch ein bisschen gefährlich, vielleicht? Für den Fußweg ist es zu weit. Bis du da wieder bist, bin ich hier oben verhungert. Und das würde dir der Kaiser nie verzeihen. Okay, na gut. Für Kaiserreich und Vaterland. So ist's recht. Und nimm dich in Acht vor der Bergtaube. Ich habe gehört, die ist ganz wild auf dieses Kräuterzeug. Ja, so ist es mal auf dem Todesberg. Wetterkritiker und Protokollant vereint im Dienste einer eventuell höheren Sache. Allen Widrigkeiten zum Trotz schlagen sich die beiden wacker und edelmütig durch ihren entbehrungsreichen Alltag. Sonne, Mond, Wind und Gezeiten. Haben all diese Dinge etwa schon existiert, bevor jemand über sie schrieb? Die Antwort lautet ganz klar, ja. Wo bleibt er denn? Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Herr! Herr! Etwas Furchtbares ist geschehen! Was soll denn Furchtbares geschehen sein? Ich befinde mich wohlauf. Aber Herr, die Bergtaube, sie hätte sich meiner um ein Haar bemächtigt. Ich habe zu Wasser die Schollen geklopft, wie mir geheißen. Danach ließ ich mich ab. Auf 1500 Metern fand ich die ersten Kräuter. Ich habe sie in meinen kleinen Tornister gepackt und da habe ich sie gehört. Gurr, gurr. Ganz nah, voller Hast und Todesangst, zog ich mich das Seil hinauf. Wahrscheinlich bin ich nur mit knapper Not entkommen. So, so. Bergtaube. Dein Schatten wird's gewesen sein, der dich erschreckt hat. Aber Herr, mein Schatten gurrt doch nicht in dergleich schauderlichem Klang. Mein Magen wird's gewesen sein, wegen deiner Trödelei. Ab jetzt, an den Kessel. Aber Herr! Genug! Ein bisschen mehr Respekt vor mir, bitte, du Sprücheklopfer. Ich kann dein wirres Zeug nicht hören. Ja, Herr. Entschuldigung, Herr. Herr, nur mal angenommen. Herr. Also, Herr, nur mal theoretisch. Die Bergtaube hätte mich erwischt. Was wäre wohl mit mir passiert? Vermutlich hätte sie dich mit ihrem Schwabel in zwei gerissen. Aber mal was anderes. Die Gurken. Diese grauen Gurken, du weißt schon, diese Gurkendinger, die wir hier oben die ganze Zeit fressen. Entzweigerissen? Mich? Wehe mir, dem Armen. Bah, diese Gurkendinger. Hey, Niederer! Was gefällt dir besser? Niederer oder Minderer? Gefällt mir beides nicht so gut. Mir gefällt beides gut. Hol jetzt die Diamantensalbe. Oh nein, schon wieder? Natürlich. Im Alter reißen die Fersen auf, wenn man sie nicht ausreichend fettet. Also flugs gesprungen und die Salbe geholt. Und bring mir einen Becher Schollenwasser mit. Mich dürstet. Bergtaube. Berggurken. So ein Scheiß. Und jetzt nochmal 11 Monate hier rumsitzen, Dreck. Das Schollenwasser. Zum Wohlsein. Ja, ist gut. Es muss schmecken, so wie es bei mir im Munde eh schon schmeckt. Und uns runter mit dir. Die Füße salben sich nicht von selber. Ich bleib direkt so sitzen und will zugucken, ob du es richtig machst. Trag schön viel auf. Und verweile auch in den 10 Zwischenräumen. Nicht zu knapp. Ah, so. Viel besser, als seinen Durst mit Gurken zu löschen. Klar, die Dinger bestehen zu 95% aus Wasser. Durchs Gurkenfressen hält man sich zwar am Leben, bleibt aber auf ewig durstig. Wenn man die Teile vor der Zufuhr oder Einfuhr oder dem Trinken oder Essen oder... Naja, ist klar, was ich sagen will. Also jedenfalls, wenn man die zuvor auspresst, ist es eher wie Trinken. Und eigentlich die angenehmere Variante. Sofern niemand Schwefelsalz in die Brühe gerührt hat. Das Problem ist, wenn du mit deinen bloßen Händen eine Gurke auspresst, kommen wir auf einen Schluck. Das sind vielleicht 10%, aber wo, frage ich mich, sind die anderen 85? Was wir bräuchten, das lass dir gesagt sein. Das wäre so eine Apparatur, eine Gurkenpresse. Wahrscheinlich könntest du sowas sogar bauen. Wobei es aber egal ist. Hier wachsen eh mehr Gurken, als man fressen bzw. saufen kann, du Elender. Gurken gehören zur Gattung der Melonenfrüchte. Oh, hätten wir bloß richtige Melonen. Süß und saftig. So vergehen die Tage. Der Meister liest im Wetter, der Protokollant lauscht gewissenhaft seinen Ausführungen, Wort um Wort die Niederschrift mehrend. Notiere täglich, Baro und Thermo. Und dieser Wind, ein schlauer, aber eigensinniger Wind, ein nervöser, mimenhaft frischer Wind, ein Schlangenwind, ein alter, dunkelblauer Wind, ein winselnder, mit den Gardinen hadernder Wind, ein gelber Wind, ein gerade über die Äcker streichender Wind, ein Streifenwind, ein Wind, der blond ist und feuchte Flügel hat, ein Wind wie ein Hustenkrampf. 8 Winde an ihren Melodien erkennen. Hast du das? Dann ist's recht. Damit soll's reichen für heute. Und jetzt ab in die Falle, du Wanze. Lang genug den Wachzustand ertragen. Ich bin aber noch gar nicht müde, Herr. Ich auch nicht. Wenn wir früher nicht schlafen konnten, hat uns unsere liebe Mutter ein Schlafgedicht aufgesagt. Und ich soll dir jetzt auch so ein Gedicht vorsagen? Wie deine Mutter? Pass auf, ich sag dir ein Gedicht. Kleiner Körper, kleiner Geist, der sich in die Hose scheißt. Ging um dich. Hast du es gemerkt? Hat's dir gefallen? Geht so, Herr. Geht so also, aha. Hat dir überhaupt schon jemand mal ein Gedicht gewidmet? Weißt du, was da Arbeit drin steckt? An einen wie dich ist das natürlich völlig verschwendet, hätte ich mir denken können. Allein schon, was das für Mühe kostet, den ganzen Tag die Seele offen zu halten, um empfänglich zu bleiben für die Eingebungen aus dem Reich der Inspiration. Und die muss man dann im Kopf erst noch mühevoll zu Poesie umwandeln. Keine Überraschung, dass ein einfacher Protokollant mit dem Ergebnis geistig völlig überfordert ist. Alles andere hätte mich gewundert. So schlecht fand ich's gar nicht. Jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke... Ja, ja. Lass stecken. Wenn man es nicht gleich kapiert... Kapiert man es auch später nicht. Zumindest nicht so richtig. Das trifft übrigens auf alles zu. Naja, ist egal. Muss ja auch so Leute geben wie dich. Vielleicht. Weiß nicht. Sagt man jedenfalls so. Müsste man mal ausprobieren, ob es auch ohne deinesgleichen geht. Indem man euch alle mal wegsperrt. Natürlich würde man euch dann wieder rauslassen. Vielleicht würde man euch aber auch alle für immer drin lassen. Müde jetzt? Naja. Ich bin auch immer noch nicht müde. Soll ich dir auch noch ein Schlaflied singen? Bestimmt nicht. Du Kurzhals. Aber vielleicht singe ich mir selber eines. In Gedanken. Singt ihr schon, Herr? Ach, sei ruhig. Na dann, gute Nacht, Herr. Ja, ja, gute Nacht. Hey. Hey, du. Ich hab mir was überlegt. Folgendes. Das Wetter hat so viele Nuancen und fast jede nervt. Ständig Nebel oder Regen, da krieg ich Moos an den Zähnen. Da wächst mir Grünspan am Hals. Da muss man doch gegen vorgehen können. Da muss man irgendwie Einfluss aufs Wetter nehmen können. Wie viele Jahrtausende soll sich der Mensch denn noch vom Wetter geißeln lassen? Der Mensch muss sich endlich vom Wetter emanzipieren. Verdammte Axt, wir bräuchten bessere Geräte. Wir haben bloß so Holzkarren und irgendwelches zusammengebundenes Zeug. Wie soll man denn damit Einfluss auf das Wetter nehmen? In der Zukunft wird man über uns spotten. Wenn uns eines sicher ist, dann der Spott unserer Nachfahren. Weil die haben die Geräte dann und machen sich immer schönes Wetter damit. Morgen fängst du an, so ein Gerät zu entwickeln. Aber wie soll das gehen? Ja, da wird dir schon was einfallen. Bau was aus Steinen und tanz drumrum. Aber was soll das bringen? Das bringt freilich gar nichts. Aber irgendwo muss man ja ansetzen. Und wehe, das Wetter wird dann noch schlechter. Oh, ach so. Ansetzen. Oh je. Immer wenn das Wetter irgendwo schlecht ist, ist es dafür woanders schön. Im Verhältnis natürlich viel mehr schlecht als schön, ist klar. Aber so ist das auf der Scheibe. Bei Hofe sagt man, die Erde sei eine Kugel. Ich glaube, die Erde ist ein Würfel. Ein riesiger Würfel, geschmissen von der kosmischen Hand. Und die, die auf der Seite wohnen, die irgendwann als erstes aufschlägt, sind scheiße platt dann. Wir leben wahrscheinlich auf der 4. Oder 5. Aber Herr, das könnt ihr doch nicht wirklich glauben. Warum denn nicht? Kugel ist doch auch irgendwie seltsam. Stimmt eigentlich. Und jetzt wird geschlafen. Schlaft ihr noch? Herr! Herr! Herr! Ich glaube, es wird nicht mehr hell. Blödsinn. Leg dich wieder hin. Aber Herr! Herr! Herr! Ja, was denn? Was ist denn hier los? Es ist ja gar nicht hell. Sag ich doch, Herr. Ja, du sagst viel. Wer soll dieses ständige Geplapper berücksichtigen? Komm raus aus dieser Stinkhöhle. Was ist nur passiert? Vielleicht sind wir beide erblindet. Die Götter haben uns verflucht. Hoppalapapp. Siehst du nicht die Gurken leuchten im Mondschein? Ja, stimmt. Ich pflück gleich eine. Untersteh dich. Unsere Hauptflüssigkeitsquelle fluoresziert im Dunkeln. Bestimmt giftig. Jetzt mal was anderes. Warum ist es eigentlich noch nicht hell? Wir haben bestimmt schon 10 Uhr am Vormittag. Ob's nur hier oben so dunkel ist? Oder auch im Kaiserreich. Oder auf der ganzen Welt. Das wäre mal was. Aber auch ganz schön unheimlich wäre das. Macht meine Arbeit auch nicht gerade leichter. Ist eher ein schwieriger Beruf. Protokollant, sag, gab's das schon mal? Dass es einfach nicht mehr hell wurde? Und wann wurde es dann wieder hell? Ich weiß es nicht. Das sieht ihr gleich. Was weißt du schon? Vielleicht war es ja schon mal 2 Wochen lang dunkel und du hast es nicht mitbekommen, vor lauter Dummheit. Das wäre mir wohl aufgefallen. Jetzt hör auf zu rechten. Dein Zetern hilft uns nicht weiter. Vielleicht ist die Sonne im Horizont versunken. Für immer. Oder explodiert. Unwahrscheinlich, das schon. Andererseits lässt sich nicht abstreiten, dass es dunkel ist. Obwohl es nicht mehr dunkel sein dürfte. Und eine Erklärung dafür muss es geben. Womöglich handelt es sich um eine optische Täuschung. Oder wir sind eingehüllt von einer schwarzen, geruchlosen Wolke, hervorgerufen durch Bergeruptionen oder irgendwas anderes. Zauberei, Herr. Zauberei. Magie. Humbug. Aber die Taube, Herr, die Taube hat doch magische Kräfte. Das hat die gemacht und jetzt kommt sie uns holen. Ach was, die Taube gibt es gar nicht. Das erzähle ich dir nur, um dir Angst zu machen. Optimier deinen Geist, Boy. Da. Das war sie. Habt ihr sie gehört? Naja. Ich hab da schon irgendwas gehört. Das war die Taube. Jetzt greift sie an. Na Quatsch. Klingt tatsächlich ein bisschen wie eine Taube. Hört sich sogar recht nah an. Ach was. Gibt's doch gar nicht. Und so geschah es, dass die Dunkelheit Einzug hielt. Fernab des Lichtes verstrich die Zeit. Wie viel davon bereits vergangen sein mag? Waren es 2 Wochen oder gar 3? Jetzt! Jetzt ist wieder eine Stunde rum. Ich spüre es genau. Leg eine Gurke auf den Stundenstapel. Jawohl, Herr. Wohin soll ich die Gurke legen? Wenn eine Stunde rum ist, legst du eine Gurke auf den Stundenstapel. Wenn 24 Gurken auf dem Stundenstapel liegen, legst du eine auf den Tagesstapel. Und jetzt hurtig, die Gurke auf den Stundenstapel, bevor es zur Abweichung kommt. Aber Herr, woher weiß man, wann eine Stunde rum ist? Das muss man spüren. Das musst du üben. Ich will's versuchen, Herr. Versuchen ist zu wenig. Machen. Einfach machen. Schließlich muss ich wissen, wie viel Zeit vergeht. Wann ich endlich von diesem scheiß Berg runter kann. Der Kaiser soll meiner nicht länger entbehren müssen als unbedingt nötig. Ob mich der Kaiser als Anerkennung für meinen Dienst mit einer seiner 7 Töchter vermählt? Oder mit 2 davon? Nicht anzunehmen, Herr. Was weißt du schon von der Liebe? Bei deinem Gehalt? Mit was willst du da um meine Hand anhalten? Mit einem Strauß Leuchtgurken vielleicht? Da war doch was! Quatsch! Das einzig Gute an der Dunkelheit ist, dass ich das scheiß Wetter nicht mehr sehen muss. Und jetzt weggetreten. Du hast nämlich Latrinendienst, Protokollant. Geh schön das Kackloch putzen. Da bindest du dir eine von diesen leuchtenden Gurken an den Kopf, damit du siehst, wo du putzt und nicht wieder reinfällst. Immer ich. Geh jetzt, bitte. Halt, warte. Ich komme mit. Ich schaue dir zu. Mir ist nach Zerstreuung. So langweilig. Hör jetzt mal auf mit der blöden Putzerei. Führ mir was auf, was mich unterhält. Ein Theaterstück oder ein Singspiel. Jonglier wenigstens ein bisschen. Jonglier mit den dämlichen Gurken. Das kann ich nicht. Ich halt's nicht mehr aus, ich leg mich hin. Oder halt, jetzt hab ich's. Ich schlag dich jetzt. Da kommst du her. Da packe ich dich bei deinem Hemdchen und dann hau ich dir mit meiner Faust mit aller Kraft von oben auf den Kopf. Oder mitten ins Gesicht. Komm nun her. Das wird eine Erfahrung, die uns beide weiterbringt. Lieber nicht, Herr. Doch, doch. Komm nur rüber. Ich weiß nicht recht. Schau mal. Du bist noch nie geschlagen worden. Und ich habe noch nie jemanden geschlagen. Gleich sind wir beide um eine Erfahrung reicher. Das ist ja nichts Persönliches. Und vielleicht wirst du ja mal wieder geschlagen und dann weißt du jetzt schon, wie es sich dann anfühlen wird. Können wir nicht was anderes machen? Wir können noch gar nichts machen. Wenn du deinen Horizont nicht erweitern möchtest, dann sei es drum. Dann gehe ich jetzt pennen. Ich putz noch fertig. Ja, ja. Nacht. Reise ist von uns gegangen. Also tot. Oh Gott. Damit ist der Onkel jetzt Kaiser. Jauchz! Frohlockt! Huldigt mir! Der Kaiser, Onkel, ist nun selber Kaiser! Herr! Wie? Was? Herr! Was willst du denn auf meiner Krönungsfeier? Es gibt gar keine Krönungsfeier, es ist nur ein Traum! Wache! Ab in den Kerker mit dem Protokollant! So, öffnet die Augen, Herr! Was? Was wächst du mich denn schon wieder? Willst du mich umbringen? Willst du mich in den Wahnsinn treiben? Herr, die Taube ist da! Sie steht direkt vor unserer Höhle! Was Taube? Es gibt keine Taube! Vor der Höhle, Herr! Ich zeig sie euch! Papalapap! Taube! Blödsinn! Folgt mir, Herr! Da ist sie, Herr! Da drüben im Schein der Gurken, Herr! Da kann man sie ganz deutlich sehen! Da hockt sie am Kessel und kratzt Essensreste raus. Tatsächlich! Da ist sie! Da hol mich doch der Teufel! Geh raus und ring sie nieder! Was? Raus mit dir! Ring sie nieder! Lass dich nicht unterkriegen! Beiß sie ins Bein! Hey! Beiß mich doch nicht ins Bein, mein dünnes Taubenbein, du verrückter Penner! Ich ergeb mich ja schon! Okay! Aber keine Tricks. Nee, hör auf. Warum greifst du mich überhaupt an? Der Herr hat gesagt, dass ich soll. Der hat mich auf dich draufgeschubst. Ist das der Typ da, oder? Halt ein, Taube! Vor euch steht der Onkel des Kaisers. Was? Ist er verrückt, dieser Typ? Der ist doch verrückt, dieser Typ. Ja, jedenfalls, wer über die Taube obsiegt, hat zwei Wünsche frei. Wieso denn nur zwei? Ist so. Ist einfach so, wirklich jetzt. Wünsch dir doch Schnaps. Von wegen Schnaps. Reiß dich zusammen. Wünsch dir, dass es wieder hell ist. Und wünsch dir, dass die Zeit rum ist. Damit wir endlich wegkommen hier, Scheißberg. Das kannst du dir natürlich wünschen. Ist natürlich deine Entscheidung. Also gut. Ich wünsche mir, dass es wieder hell ist und dass es 7 Monate später ist. Na gut. Da schau an. Wieder hell. Warum war es denn überhaupt so lange dunkel? Da war so einer, der hat sich's dunkel gewünscht. Verrückter Typ. Schwamm drüber. Na, ich muss dann auch mal los jetzt. Okay, dann... Tschüss, Taube. Danke, Taube. Warte mal, Taube. Kannst du auch das Wetter ändern? Weiß nicht. Müsste sich mal jemand wünschen. Die meisten Leute sind ja zufrieden mit dem Wetter. Was? Was sind das für Leute? Weiß nicht. Ist doch schön so, wie es ist. Schön trüb, also, dann. Danke nochmal, magische Taube. Ja, schon recht. Dann pack mal unser Zeug zusammen. Wird Zeit. Bin gespannt, ob deine Ärmchen an Zugkraft eingebüßt haben. Selbst jetzt, wo es vorbei ist, muss ich sagen, gut, dass es vorbei ist. War nicht schön. Naja, war doch nicht immer alles schlecht. Wisst ihr noch, wie ich mir so komisch den Rücken verstaucht habe und 3 Tage nur kriechen konnte? Das war vielleicht noch das Beste. Können wir jetzt los? Ja, Herr. Dann schlüpf schnell rein in dein Geschirr und lass mich ja nicht in den Abgrund stürzen. Sind unsere Forschungen denn abgeschlossen? Logisch. Waren ein voller Erfolg. Sicher, Herr? Befragt die Axt den Schmied? Befragt der Turnschuh den Läufer? Befragt das Salz den Koch, das Schwefelsalz bestimmt nicht. Also, Ruhe jetzt. Ich will nichts mehr davon hören. Ich will nie wieder was davon hören. Sagenhaft. So hat es sich zugetragen seinerzeit auf dem Berg, jenem Koloss, geformt aus Stein und Ewigkeit. Im Lichte wie in der Dunkelheit, in der Mittagsglut wie im nebelbehangenen Zwielicht. Im milden Abendwind, in dem die Gurkensträucher leise rascheln. Im Dienst. Ein Hörspiel von Ferdinand Führer und Roland von Oystern. Mit den Stimmen von Christian Werner, Manuel Vinicius Tavares da Silva und Jörg Stuttmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019. Dramaturgie Christina Hensel.